Byte FM. Es ist 17 Uhr. Die Nachrichten. Ich bin Dirk Zeitler. Aufatmen für Bahnreisende im Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL zeichnet sich eine Einigung ab. Beide Parteien seien zuversichtlich, in der nächsten Woche ein Ergebnis mitteilen zu können, teilten Bahn und GDL heute mit. Mal wieder ein Hoffnungsschimmer für Bahnreisende, vor allem mit Blick auf die Osterferien. Hinter verschlossenen Türen und in kleinstem Kreis wird verhandelt, wie die Bahn heute erklärt. Wasserstandsmeldungen soll es nicht geben, aber wie es heißt, schon in vielen Punkten eine Verständigung. Während der Gespräche wird nicht gestreikt, so viel ist klar. Knackpunkt der Verhandlungen war zuletzt die GDL-Forderung nach 35 statt 38 Stunden Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter. Die Bahn hatte 36 Stunden angeboten, eine Reduzierung in 2 Schritten. Das hatte die GDL abgelehnt. Aus Berlin, Thomas Thonfeld. Die Luftwaffe hat ihren Hilfseinsatz über dem umkämpften Gazastreifen begonnen. Aus einem Transportflugzeug wurden Hilfsgüter an Fallschirmen abgeworfen. Die Lage der Zivilbevölkerung in Gazastreifen ist mittlerweile katastrophal. Der Abwurf der Hilfsgüter per Fallschirm ist für die Bundeswehr eine Neuheit. Es gibt dabei 2 Herausforderungen. Es ist wichtig, dass die Last in der geplanten Abwurfzone landet. Sonst könnten aufschlagende Pakete Gebäude oder Infrastruktur beschädigen. Oder, wie in einem anderen Fall vor einer Woche, wo eine Palette, deren Fallschirm sich nicht öffnete, 5 Menschen erschlug. Die 2. Herausforderung ist, für den Schutz des Flugzeugs und seiner Besatzung zu sorgen. Denn Beschuss vom Boden kann nicht ausgeschlossen werden. Zoe Tassovali, Redaktion. Die Gruppe Letzte Generation hat heute wieder mit Straßenblockaden an mehreren Orten in Deutschland für mehr Klimaschutz demonstriert. Anders als bei früheren Aktionen klebten sich die Teilnehmer aber nicht fest. In Berlin blockierten Aktivisten eine Brücke, in München gab es nach Polizeiangaben keine größeren Verkehrsprobleme. Unweit des Rügener LNG-Terminals behinderten Aktivisten den Verkehr. Auf einer Straße zum Fährhafen Sassnitz. Aktion gab es auch in Freiburg, Karlsruhe und am Stuttgarter Flughafen. Zum Sport. Deutschlands Handballer haben im Kampf um ein Ticket für die Olympischen Spiele einen Rückschlag kassiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Gislason musste sich nach einem phasenweise desolaten Auftritt Kroatien mit 30:33 geschlagen geben. Im letzten Turnierspiel muss Deutschland nun morgen gegen Österreich gewinnen, um sich für Paris zu qualifizieren. Zum Wetter, die aktuelle Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. Heute Abend im Norden und Nordwesten gering bewölkt und trocken, sonst gebietsweise Schauer. Im Osten sind noch letzte Gewitter möglich. In der Nacht zieht sich der Regen in den äußersten Südosten zurück. Die Temperaturen gehen zurück auf 6 bis 0 Grad. Morgen startet der Tag dann im Süden und Westen mit vielen Wolken. Ansonsten gibt es meist einen freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Die Höchstwerte 8 bis 16 Grad. Das waren die Nachrichten. Ihr hört Tracks des Tages auf Byte FM. Mein Name ist Henning Tudor Kasbohm und wir steigen ein mit slickem Funky Pop aus Frankreich. L'Imperatrice, Some Paradise. Me. So eine gelassene Poppigkeit kriegen, glaube ich, nur französische Bands hin. So klang L'Imperatrice vor 6 Jahren, Some Paradise, dieser Song. Und im Prinzip klang sie auch schon in ihren besten Momenten vor 12 Jahren so, nämlich nach Disco, nach Chic, nach Nile Rodgers. Aber sie sind durchaus kein One-Track-Pony. Das sind bloß immer ihre besten Momente, die Disco-Momente, wie auch ihre neue Single Me Da Igual. Also es ist Spanisch, diesmal nicht Französisch oder Englisch, heißt es ist mir egal. Egal ist es hier zum Beispiel, einen Hollywood-Körper zu haben, weil wir ohnehin bald alle tot sind. So heißt es sinngemäß im Text und ja, sie rufen vielleicht auch so ein bisschen ins Gedächtnis, dass Disco eigentlich immer der Sound der Marginalisierten gewesen ist. Linda, je ne veux pas si c'est pour te plaire. Mais n'est-ce pas ser linda? Mais n'est-ce pas ser linda? J'ai choisi pour moi, c'est dans les failles que passe la lumière. Mais n'est-ce pas ser linda? Mais n'est-ce pas ser linda? Car la beauté est sur mon papier. Mais n'est-ce pas ser linda? Mais n'est-ce pas ser linda? Mais n'est-ce pas ser linda? Regarde bien. La bonne symétrie, c'est jamais fini. Je dois vous dire, je veux pas encore de cinéma. La pureté m'ennuie. Je préfère être en pyjama qu'en bikini. Toutes les femmes ont même format, même Oumani, du modèle mini. Mais n'est-ce pas ser linda? J'ai choisi pour. Me da igual, ganz große Disco-Nummer hier in Tracks des Tages auf Byte FM von L'Imperatrice oder große New Disco-Nummer. Aus einer ganz kleinen Disco, nämlich aus einer Wohnzimmer-Disco, ist diese Band hervorgegangen. BB Club aus Kanada, La Nuit. Je n'ai pas dormi. Prends-moi dans tes bras. Le soleil et la Nachdem dieses kanadische Musiker-Ehepaar Kinder bekommen hat, hat es eine Wohnzimmer-Disco gegründet, um überhaupt noch ein Sozialleben zu haben. BB Club nannten sie das, weil sie dazu ihre Bibis eingeladen haben, ihre Freunde. Ich weiß nicht, ob das von Arabisch Habibi kommt. Jedenfalls haben sie sich trotzdem, wann immer sie sich irgendwie wegstehlen konnten, sie Musik gemacht in ihrem kleinen Musikzimmer, also ursprünglich wirklich buchstäblich ein Schlafzimmerprojekt. Haben mittlerweile offenbar ein bisschen mehr Zeit, dauerte eine Weile, bis 2022 ihr erstes Album rausgekommen ist. Aber jetzt, 2 Jahre später, haben sie das nächste angekündigt. Feu de Garde heißt es. Und davon kürzlich unser Track des Tages, L'Île aux Bleuets. Bleuet, ein Song von Bibi Club über ein Seeinselchen im kanadischen Quebec, über das sie sagen, es ist ein geheimes Versteck, das man nur durch sportliches Schwimmen erreichen kann. Nicht so geheim ist, dass einer ihrer größten Einflüsse die Synthpop-Pionierband Suicide ist. Hier mal zum Vergleich deren Song Johnny. FM. Thank you. Hit the Wall, das sind Sea Blight aus San Francisco. Und unverkennbar ist diese Band natürlich inspiriert von My Bloody Valentine oder Ride, also so klassischen Shoegaze-Bands. Und da liegt es natürlich nahe, wenn man einen Remix haben will, dass man vielleicht mal auch eins der großen Vorbilder fragt, ob es einen Remix machen will. Das war in diesem Fall das Ride-Mitglied Andy Bell. Der macht nämlich seit einigen Jahren auch unter dem Namen Glock elektronische Musik. Haben ihm ein paar Stücke geschickt und er entschied sich für eins, das tatsächlich auch davon handelt, feiern zu gehen. Auch wenn es auf dem Album halt eigentlich eher so eine graue Maus ist, dieses Stück. Und Andy Bell hat ihm halt dem Stück so einen schönen, krautigen Motorik-Beat verliehen und eine doch ganz neue Nummer draus gemacht. Faded. Needed im Glock Remix. Das sind Seablight in Tracks des Tages auf Byte FM. Die Sendung mit unseren Tracks des Tages der letzten Woche. Meistens gibt es einen aktuellen Anlass, dass ein Stück unser Track des Tages wird. Das kann zum Beispiel Nene Cherrys 60. Geburtstag sein. Zu dem kommen wir in dieser Sendung auch noch. Meistens ist der Anlass aber einfach eine aktuelle Veröffentlichung, wie zum Beispiel von dieser französischen Künstlerin Sabrina Belaouel. I don't ever trust nobody, whoever you think you are, 'cause I gotta stay to my shit. I never had to justify it. I believe it's me who rising. Do it for the mission now. I'm feeling like the crown belongs to me. I'll be here regretting now. I can't trust you. Told me I'm a healer on my bloodline. I came off straight to ensure protection on this lifetime. Manifesting highly, emotions cannot pull you down. And mom's counting on me. I can feel a blessing now. Trust, das ist die französische Alternative R&B-Künstlerin Sabrina Belaouel, deren Musik immer so ein bisschen an der Clubtür kratzt, aber selten sich wirklich auf den Dancefloor begibt. Ihre Musik zehrt auch von Dub, Hyperpop und so dem Beatmaking eines Jay Dilla, dem seltsamen Beatmaking, aber mit einem Edit eines Songs von ihrem letzten Album hat sie jetzt eine EP angekündigt, in der Club-Remixe drauf sind. Und auch dieser Edit ist clubbiger als die Albumversion von Period Point Blank. Und in den Remixen dann von Karen, Nyame, KG und Bernadette. Period Point Blank. Hope you could download. I want it, looking for more. Under the rain, make it clap slow. Make me fall in love. Looking at your eyes, it's like looking at the mirror. So I've been chasing the stars. FM. Menschen und Mächte, ein Stück von Sophia Porternet, die ist als Tochter deutscher und spanischer Eltern in Paris aufgewachsen, hat da als Kind schon in der Nationaloper gesungen und die Opernstimme, die hat sie auch auf ihrem Debütalbum Freier Geist vor 4 Jahren so ja, schön artschoolig, gothic, wavig eingesetzt. Man denke an Nina Hagen oder Lainey Lovett. Sehr viel poppiger ist dann gestaltet sich der Rollout zu ihrem neuen Album, der läuft schon seit 2021. Und am besten gefällt mir die neue Single, kürzlich unser Track des Tages, Entre nos Lèvres. De nos mécanismes. Byte FM. Okay, sowas muss sich Wiki Farewell auch beim Songwriting gefragt haben. Sind wir okay? Bin ich okay? Denn während sie sich bei ihrem Debütalbum bei sorgloser 90s Verspieltheit bedient hat, ist allein schon der neue Albumtitel Give a Damn natürlich ein starker Kontrast zu dem Titel des ersten Albums. Das hieß nämlich Sweet Company. Und sie sagte, sie muss sich eben der Verletzlichkeit stellen, um ihr tieferes Selbst zu entdecken, und hat sich dabei halt häufig selbst bespiegelt, auch selbst aufgenommen, hat improvisiert, drauf losgeplappert, und daraus ist dieser Song entstanden, der kürzlich unser Track des Tages war, Turn Me On. Honey, klingt fast wie eine Janet Jackson-Ballade aus den 90ern, oder? Ist aber eine ganz junge Sängerin. Vicky Farewell heißt sie. Zweites Album, Give a Damn, erscheint am 10. Mai. Und ich sagte ja schon, wir kommen noch zu Nene Cherry, die neulich 60 Jahre alt geworden ist. Wir hören hier eine ganz junge Nene Cherry mit Rip, Rig and Panic. You're my kind of climate. You're my kind of climate. Am Mikro bei Rip, Rig and Panic ist hier die ganz junge Nene Cherry. Die schwedische Sängerin ist als Teenager in den späten 70ern mit ihrem Stiefvater nach England gegangen. Ihr Stiefvater war der Avantgarde-Jazz-Trompeter Don Cherry. Er war eben auf England-Tour zusammen mit The Slits, auch ein interessantes Billing. Mit denen hat sich Nene Cherry angefreundet. Und ist dann auch gleich in England geblieben, hat dann in den frühen 80ern bei Rip, Rig and Panic mitgespielt. In den späteren 80ern hat sie Massive Attack in den Allerwertesten getreten, damit sie endlich mal die Bong weglegen und ins Studio gehen. Hat geholfen, finanziell hat sie da wohl auch geholfen. Hatte viele große Hits wie Buffalo Stunts, Manchild, 7 Seconds. Und nach langer, langer Albumpause ist sie 2014 zurückgekehrt mit einem auch mal wieder sehr bemerkenswerten Album. Blank Project hieß es und das war weniger poppig, experimenteller. Hier zusammen mit Robin, Out of the Black. I'm skipping down the street, just trying to mind my business. I've got my blinkers on, so bad stuff. Hiding their cutbacks while attending to the the Block, unser Track des Tages. Am 10. März zum 60. Geburtstag von Nene Cherry. Tracks des Tages heißt auch diese Sendung, die sich dem Ende neigt. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit dem weiteren Programm hier auf Byte FM, im fabulösen Folgeprogramm. Und ich schicke euch raus mit einem der größten Hits von Nene Cherry, Buffalo Stunts. Mein Name ist Henning Tudor Kasboom. Bis bald. Ciao. And give me a beat. Ouch! Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Go on. That's good. Now the tambourine. Right.